Es kam aber anders, als Bruder Scheidemann prophezeite. Seine Worte aber waren eine Aufforderung an die Brüder des Großorients in Frankreich, gegen die Deutschen unbesorgt Krieg zu führen. Wie sehr die Führer der Arbeiterinternationale im Bilde waren, beweist der Ausspruch einer der ihrigen, der zugleich auch Finanzmagnat war, des Sozialdemokraten und Juden Singer. Er war ein Wissender und sagte 1910, Zitat, »Der europäische Krieg kommt, so wahr ich hier vor Ihnen sitze, denn unsere Hochfinanz will ihn«, Zitat Ende. Um die Arbeiter in den einzelnen Ländern noch fester in die Hand zu bekommen, wurde sehr bald darauf die Weltbundloge vom Bruder Cartier Latente, dem kriegshetzerischen Leiter der pazifistischen freimaurerischen Weltgeschäftsstelle, ins Leben gerufen. Dieser Weltbundloge gehörten und gehören viele Führer der Arbeiterinternationale auch in Deutschland an, sofern sie nicht schon in der Loge Art et Travail gekettet waren und sind. So war die Verseuchung der deutschen Arbeiterschaft und der Betrug an ihr auf mehrfachem Wege sichergestellt. Deutlich zeigen sich schon seit Jahren die Strömungen, die nach einer Revolution nach oben und unten drängten und das Staats- und Volksgefüge lockerten, aber doch nur Teile eines Stromes sind. Der Gedanke der Revolution von unten hatte unter den Brüdern der Loge Art et Travail in Berlin schon 1912 so fruchtbaren Boden gefunden, dass alle Rollen für die kommende Revolution bis ins Einzelne verteilt waren. Die Verschwörung wurde aufgedeckt, aber Bruder von Bethmann-Hollweg deckte seine Brüder der Loge Art et Travail an der Spitze, Bruder Ebert, und verriet das erste Mal seinen Kaiser und das deutsche Volk in aller Form und schwieg. Eine weitere Verschärfung der Verhältnisse in Deutschland trat durch den Nationalitätenkampf ein, der ja ungleich ausgedehnterem Maße Österreich-Ungarn weiterhin steigend erschütterte, indem unter Vorantritt der Jesuiten, namentlich im Osten, die preußischen Untertanen polnischer Zunge im Norden der Däne, in Elsass-Lothringen die Lothringer und Alemannen als Mitarbeiter zur Zerstörung Deutschlands gewonnen wurden. Die öffentliche Meinung, die nach Bruder Köthner in allen Völkern von Brüder Freimaurern und, ich füge hinzu, von Juden und Jesuiten gemacht wird, trat nur ein kleiner Teil freier Deutscher im Reich und in Österreich entgegen. Ich selbst arbeitete seit 1904, ich kann es aussprechen, bei Tage und bei Nacht an der Ausgestaltung der deutschen Wehrmacht. Es war mir klar, dass der drohende Weltkrieg gegen Deutschland, ich sah damals nur die Goyim-Feindmächte, nur verhindert werden konnte, wenn Deutschland die allgemeine Wehrpflicht durchführte, die seit Jahrzehnten nur auf dem Papier stand. Deutschland hob nur 50% seiner Tauglichen, Frankreich dagegen, obwohl es an die Tauglichkeit geringere Ansprüche stellte, 80% aus. Dieses hatte bei einer weit über 20 Millionen geringeren Bevölkerungszahl ein Heer gleich stark als das von der ganzen Welt bedrohte Deutschland. Es war mir aber auch klar, dass falls der Krieg ausbrach, er schneller und unblutiger und nur dann siegreich beendet werden konnte, wenn Deutschland über seine gesamte wehrfähige Volkskraft gleich von Kriegsbeginn an verfügte. Nur so konnte sich seine bessere Ausbildung und Manneszug richtig gegen die zu erwartende feindliche Überlegenheit auswirken. Heute, wo ich die ganze Verschwörung der unsichtbaren Väter gegen Deutschland überblicke, erkenne ich erst recht, dass die Befolgung meiner Vorschläge Deutschland den Sieg gesichert und ihr teuflisches Handeln nicht nur Deutschland, sondern allen Staaten gegenüber zunichte gemacht hätte. Es war richtig, was Walter Rathenau meinte. Der deutsche Sieg hätte die Deutschen zum Befreier aller Völker gemacht, jedenfalls machen können, wenn sie imstande gewesen wären, auch als Sieger die unsichtbaren Väter und ihre Hörigen zu erkennen, wie wir es heute mit dem durch unser furchtbares Geschick geschärften Blick tun. Darum haben mich die unsichtbaren Väter, wie ich heute weiß, vorsichtig mit ihrem Hasse und ihren Intrigen schon lange vor dem Weltkriege umgeben, sobald sie nur die große Gefahr erkannten, die ihnen in meiner Person erwuchs. Bei den Vorschlägen für die Heeresvorlage im Jahre 1905, 11 und 12 vermochte ich noch nicht durchzudringen. Ich hatte mit mir damals unbegreiflichen Widerständen auch innerhalb des Generalstabes zu kämpfen. Vom Kriegsminister und von den Judenstämmlingen, Bruder von Bethmann Hollweg, war erst recht nichts zu erreichen. Auch die Heeresvorlagen von 1911 und 1912 blieben ein Flickwerk, trotzdem das Jahr 1911 eine ernste Kriegsgefahr brachte, als Deutschland die wenigen Rechte, die ihm die Algeciras-Akte für Marokko ließ, ausüben wollte, während die feindlichen Goyim-Staaten unablässig sehr stark rüsteten. Endlich konnte ich mich im Herbste 1912 durchsetzen, nachdem ein Personenwechsel im großen Generalstabe vorgenommen war und vom Chef des Generalstabes, General von Moltke, erreichen, dass er beim Reichskanzler und Kriegsminister eine Heeresverstärkung forderte, die ganze Arbeit war und die lange vernachlässigte allgemeine Wehrpflicht durchführen und die Aufrüstung des Heeres mit Kriegsgerät und Munition verbessern sollte. Aber nur allzu folgsam arbeiteten in der Regierung und in den Parteien die Mitarbeit der unsichtbaren Väter, an der Spitze wieder der Judenstämmling Bruder von Bethmann Hollweg für das heilige Ziel der Juden. Nicht einmal die Hälfte meiner Vorschläge wurde angenommen. Es wurde dem deutschen Volke von Juden und Deutschen mit dem Aaronschurz vorgelogen, es fehle zu solcher Rüstung das Geld, das heute in vielfacher Menge von denselben Deutschen dem Juden ununterbrochen abgeliefert wird. Ein Bruchteil dieses Geldes schon hätte dem deutschen Volke die Freiheit erhalten. Auch sollten Offiziere fehlen, um solche Vermehrungen für das Heer tragbar zu machen. Der Weltkrieg hat bewiesen, dass das nicht richtig war. Die unsichtbaren Väter erreichten meine Versetzung aus dem Generalstabe. Sie sahen ihr Verschwörerwerk nun weniger gefährdet. Ich wurde im Januar 1913 aus dem Generalstabe versetzt. Das Militärkabinett sandte an den kommandierenden General, dem ich als Regimentskommandeur unterstand, die freundliche Aufforderung, dem unbotmäßigen Oberst Ludendorff zunächst einmal Disziplin zu lehren. Für mich ist dies heute ein Beweis, dass damals unsere höchsten militärischen Stellen vollkommen im Banne der unsichtbaren Väter standen. Sonst hätten sie mir danken müssen, dass ich die für das Leben des deutschen Volkes entscheidende Frage tatkräftig in Angriff genommen hatte, wie mit mir andere freie Deutsche.